Kundgabe 997. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.7.1939. Neues geistiges Reich. In Klammern aufgenommen bei starkem Gewitter. So beginnt die neue Zeit, das neue geistige Reich. Alles wird erbeben, was zuvor in Ruhe war. Und unsagbar rührig wird alles Geistige sein, und nur der Wille, der Gott gehört, hat Berechtigung in dieser kommenden Zeit der Reife. Und die Welt wird niedergerungen werden und mit ihr alles, was der Seele feindlich ist. Dann löst sich der Geist von der Materie und schwingt sich hinauf zur Höhe und ersuchet seinen Schöpfer, um ihm die Ehre zu geben bis in alle Ewigkeit. Und so diese Zeit im Anzuge ist, gibt der Herr sich kund, dass alle Welt ihn vernimmt. Er rufet die Säumigen auf und gemahnet sie des Öfteren, ihrer Seele zu gedenken. Er gibt Zeugnis von seiner Macht und klopfet an eines jeden Herz und begehret Einlass. Und mit lauter Stimme warnet er, seiner zu vergessen. Und so er kommen wird in Kraft und Herrlichkeit zur Erde, dann ist das neue geistige Reich erstanden, und es ist der lichtvolle Tag angebrochen, der die geistige Nacht ablöst, und es wird die Finsternis scheiden und die Morgenröte den Tag ankünden. Und es werden sich des Lichtes erfreuen, die des neuen Reiches Entstehen erleben. Amen.